Erster jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, wurde von Gott geboren, und wer den Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Zweiter, wir erkennen unsere Liebe zu den Kindern Gottes daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote treu befolgen. Dritter, die Liebe zu Gott zeigt sich nämlich dadurch, dass wir seine Gebote halten, die für uns keine schwere Last sind. Vierter, da alles, was von Gott stammt, die Welt besiegt, ist unser Glaube das Werkzeug, mit dem wir diesen Sieg erreichen. Fünfter, wer sonst könnte die Welt besiegen, außer der Person, die fest daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Sechster, Jesus Christus kam durch das Wasser der Taufe und das Blut seines Todes, wobei der Geist die Wahrheit bestätigt. Siebter, es gibt also drei Zeugen, die gemeinsam die Wahrheit über Jesus Christus verkünden. Achter, diese drei Zeugen sind der Geist, das Wasser und das Blut, und sie stimmen in ihrer Aussage völlig überein. Neunter, obwohl wir menschlichen Zeugen glauben, ist Gottes Zeugnis viel wichtiger, weil er selbst die Wahrheit über seinen Sohn gesagt hat. Zehnter, wer an den Sohn Gottes glaubt, trägt dieses Zeugnis in sich, während Ungläubige Gott als Lügner darstellen. Elfter, das Zeugnis besagt, dass Gott uns das ewige Leben geschenkt hat, welches wir nur durch seinen Sohn erhalten können. Zwölfter, wer eine Verbindung zum Sohn hat, besitzt das Leben, aber wer den Sohn Gottes nicht hat, besitzt dieses Leben nicht. Dreizehnter, ich habe euch diese Worte geschrieben, damit ihr sicher wisst, dass ihr durch euren Glauben an Jesus ewiges Leben habt. Vierzehnter, wir dürfen die Zuversicht haben, dass Gott uns zuhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Fünfzehnter, wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene schenken wird. Sechzehnter, wenn jemand sieht, dass ein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll er für ihn um Vergebung bitten. Siebzehnter, jede Form von Ungerechtigkeit ist zwar eine Sünde, aber es gibt Sünden, die nicht direkt zum geistlichen Tod führen. Achtzehnter, wir wissen, dass Menschen, die von Gott geboren wurden, nicht sündigen, weil Gott sie vor dem Bösen beschützt. Neunzehnter, wir sind uns sicher, dass wir zu Gott gehören, obwohl die restliche Welt unter der Macht des Bösen steht. Zwanzigster, der Sohn Gottes hat uns Verstand gegeben, damit wir den wahren Gott erkennen und durch Jesus Christus mit ihm verbunden sind. 21. Liebe Kinder, hütet euch vor falschen Göttern und bleibt allein dem wahren Gott treu.